الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Willkommen zum dritten Block des heutigen eintägigen Seminars. Und wir machen inshallah ta'ala bei dem zweiten Unterkapitel weiter. Wir haben ja gesagt, dass das Büchlein eingeteilt ist in drei Kapitel. Einmal den Glauben und die Glaubensüberzeugung, Al-Aqida. Zweitens die Ribada. Und drittens die Adab. Und nachdem wir uns ausführlich in den ersten beiden Blöcken mit der Aqida beschäftigt haben, die ein neuer Muslim als erstes erfährt, befassen wir uns jetzt mit den Gottesdiensten, mit den Ibada. Und der Autor sagt, die Gottesdienste, Ibada, sind zahlreich und vielfältig. Konzentriere dich jedoch zunächst auf die Reinigung, Tahara, und auf dein Gebet, Salah. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einmal gefragt wurde, was Allah dem Muslim an Pflichten auferlegt habe, sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die fünf Gebete täglich. Der Mann fragte, muss ich noch andere verrichten? Er antwortete, nein, es sei denn, du tust es freiwillig. Da man sich vor dem Gebet auf eine bestimmte Art und Weise reinigen muss, beginnen wir mit diesem Thema. Das auch zur Verdeutlichung. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet a.s.w. hat zwar das Salah als erstes, als erste praktische Ibadah erwähnt, allerdings, da dieser praktischen Ibadah Voraussetzungen vorausgehen müssen, wie zum Beispiel die Reinigung, wird diese vor dem Thema des Salah erwähnt. Die Reinigung. Dieser Hadith, den wir gerade eben gesehen haben, ist auch ein Argument für die Mehrheit der Fiqh-Gelehrten, die gesagt haben, dass außer diesen fünf Gebeten kein anderes Gebet Pflicht ist. Dieser Hadith ist ein Argument also für die Gelehrten, die gesagt haben, dass zum Beispiel das Witr-Gebet Sunnah ist. Die gesagt haben, dass das Eid-Gebet Sunnah ist. Die gesagt haben, dass das Moschee-Begrüßungsgebet Sunnah ist. Und so weiter und so fort. Warum? Weil der Prophet a.s. ihm nur diese fünf Gebete auferlegt hat. Die Reinigung besteht zum einen aus der Beseitigung von Unreinheiten, Najasa, und zum anderen aus der Durchführung einer rituellen Gebetswaschung, Wudu, mit vorgeschriebenem Ablauf. Das ist auch logisch nachvollziehbar, denn wenn ich mich reinigen möchte, dann reinige ich mich entweder dadurch, dass ich Unreinheiten, die ich sehen kann oder schmecken kann oder spüren kann, das heißt, die ich mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann, entferne. Dadurch reinige ich mich. Aber die zweite Form der Reinigung ist die Reinigung im übertragenen Sinne. Denn jemand, der keinen Wudu hat, das kann ich ihm nicht ansehen. Aber ich kann jemandem ansehen, wenn er sich verunreinigt hat durch Urin oder durch anderes. Die wichtigsten zu entfernenden Unreinheiten, die während des Gebets weder am Körper noch an der Kleidung noch am Gebetsplatz haften dürfen, sind Urin, Stuhl, Blut und Vorsamenflüssigkeit. Das ist jetzt eine Auswahl, die getroffen ist. Über manches davon gibt es keine Meinungsverschiedenheit, wie zum Beispiel über die ersten beiden. Und über manche gibt es eben unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Das sind die zweiten erwähnten. Aber worauf eben Wert gelegt worden ist in diesem Satz, ist, dass wir uns nicht mit Detailfragen beschäftigen. Und selbst wenn du einem neuen Muslim etwas sagst, wovon du überzeugt bist, musst du ihm nicht alles erzählen. Es kann auch sein, dass du ihm nur auf die wichtigsten Angelegenheiten aufmerksam machst. Natürlich gibt es noch andere Dinge, die auch unrein sind. Sogar gemäß Ijma' der Ulama, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Bezug auf Maita. Maita ist ja ein verendetes Tier. Und dieses verendete Tier, sofern es eines war, das man um es essen zu dürfen, vorher islamisch schlachten muss, wie zum Beispiel ein Schaf oder eine Kuh oder ein Pferd. Diese Tiere, wenn sie sterben ohne sogenannte Zakah, gelten sie als Maita und sind verendet. Und sie sind Najis, unrein. Also rituell unrein oder islamisch gesehen unrein. Und das wurde auch nicht erwähnt. Warum? Weil diese Wahrscheinlichkeit, dass diese zutrifft, einfach yani, so selten ist, dass es nicht sinnvoll ist, den neuen Muslim mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen. Insofern wurden hier die Dinge erwähnt, die meistens vorkommen im Alltag. Und das ist auch entnommen aus manchen heiligen Texten, aus manchen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder sogar manchen Ayat aus dem Koran al-Karim. Ich weiß nicht, ob ich dadurch nicht zu weit abschweife, wenn ich sage, dass in manchen Ayat Allah subhanahu wa ta'ala oder in manchen Hadithen der Prophet alaihi salatu wasalam Sachen gesagt hat, die Beispiele genannt hat, obwohl die Regelung nicht nur für diese Beispiele gilt, sondern auch in vielen anderen Fällen ebenfalls gelten. Aber es ist nun mal meistens der Fall. Und weil es eben meistens der Fall ist, hat der Prophet oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim diese eine Sache erwähnt. Lesen wir weiter. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Durchführung der Gebetswaschung gefragt wurde, antwortete er folgendermaßen: Führe die Gebetswaschung so durch, wie Allah sie dir angeordnet hat. Und das ist jetzt eine sehr zentrale Aussage des Propheten alaihi salatu wasalam, die wir uns genau anschauen möchten. Denn der Prophet alaihi salatu wasalam wird gefragt nach der Art und Weise der Durchführung des Wudu. Und das kennt ihr auch, jemand, der den Islam neu angenommen hat in der Moschee und jetzt steht ein Gebet an und jetzt möchte man ihm beibringen, wie er beten soll. Wenn wir viel Zeit hätten, würde ich sehr gerne hier ein Waschbecken aufbauen und jemanden von euch vormachen lassen, was er jemandem beibringen würde in so einer Situation. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich nicht vorher mal wirklich überlegt hat oder vielleicht auch gelernt hat. Und denn der Wudu, wie auch das Salah, wie die Ibadat allgemein, da gibt es davon Teile, die notwendig sind. Und es gibt andere Teile, die weniger notwendig sind. Und das ist natürlich wichtig, dass man yani, sich bewusst macht, dass man hier eine Person hat, die den Islam gerade erst angenommen hat. Und der Prophet wurde gefragt, wie soll ich den Wudu verrichten, also sinngemäß sein, und sagte, Tawadda kama amaraka Allah. Das heißt, führe die Gebetswaschung so durch, wie Allah sie dir angeordnet hat. Also schauen wir uns im Koran al-Karim an, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und da haben wir eine zentrale Ayah, beziehungsweise einen Teil einer Ayah. Und auch das bitte dem neuen Muslim nicht mehr beibringen, als Allah ihm gesagt hat. Das mag, jetzt auch wenn wir nachher zum Salah kommen, mag komisch vorkommen, dann sagt man sich, ach subhanallah, es gibt doch noch die Pflicht und die Pflicht und die Pflicht. Das wissen wir. Aber der vor dir kann nicht alles auf einmal umsetzen. Und deswegen beginn bitte mit dem, womit auch Allah und sein Prophet begonnen haben. Und Allah sagte, sinngemäß übersetzt, oder ihr glaubt, ja, ihr alladhina amanu, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. In dieser Ayah hat Allah Azza wa Jal genau vier Dinge erwähnt, die wir machen sollen. Also erstens, du wäschst das Gesicht. Zweitens, du wäschst die Hände bis zu den Ellbogen. Drittens, du streichst mit den feuchten Händen über den Kopf. Viertens, du wäschst die Füße bis zu den Knöcheln. Das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Was schlussfolgern wir daraus? Wie machen wir es praktisch den Leuten leichter? Und wie, yani, wie könnte man es falsch machen? Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht extra die Reihenfolge dieser Körperteile erwähnt. Okay, vielleicht habt ihr gelernt mal im Fiqh-Unterricht, dass die meisten Gelehrten, rahimahullah, sind der Ansicht, dass diese vier Körperteile auch in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden. Also wenn du erst anfangen willst, deine Füße zu waschen und danach die Hände und dann und so weiter, dann würde die meisten Fiqh-Gelehrten, wenn die sagen, dein Wudu ist batil oder fasid, das heißt, dein Wudu ist ungültig. Sprich, du musst es nochmal ordentlich vollziehen. Und trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja das nicht direkt erwähnt in dieser Ayah. Auch dir sage ich, selbst wenn du davon überzeugt bist, dass die Reihenfolge ein Rücken ist oder voraussetzend, wie du sehen möchtest, trotzdem musst du das nicht ausdrücklich sagen, denn in der Regel kommt kein Mensch auf die Idee, wenn man ihm eine Anweisung gibt, erstens, zweitens, drittens, viertens, das in einer anderen Reihenfolge durchzuführen. Und das war's. Deswegen brauchst du ihn nicht belasten mit Informationen, die sich von selbst verstehen. Das ist damit, was damit gesagt werden soll. Für uns natürlich die Reihenfolge dieser vier Angelegenheiten nennt man Tartib. Ja? Und diese Reihenfolge lässt sich aus der Aya ableiten und auch aus der Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings ist das jetzt nicht so klar ersichtlich für jeden. Und deswegen ist auch ein Unterschied zwischen den Ulama und unser einem. Die Gelehrten, die Fuqaha, sind Leute, die aus den Texten Sachen verstehen, die du und ich vielleicht nicht verstehen. Deswegen sind sie Gelehrte und wir nicht. Und wenn alles so deutlich und klar wäre, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen den Ulama und allen anderen. Die zweite Sache, die wir aus dieser Ayah ableiten können, ist die Angelegenheit, die man im Arabischen Mualah nennt. Mualah bedeutet, dass man ein Körperteil nach dem anderen wäscht, ohne, also in diesem Fall wäscht bzw. streicht, ohne dass man dazwischen zu viel Zeit verstreichen lässt. Beispiel dafür, jemand beginnt mit dem Wudu zu Hause und dann gibt es plötzlich kein Wasser mehr. Und er sagt sich, ich mache mich dann eben auf den Weg, Wasser zu besorgen. Und er fährt dann durch die Gegend und findet in einem Supermarkt irgendwann mal einen Kanister Wasser und kauft ihn, geht nach Hause und sagt, jetzt mache ich den Wudu weiter. Ja, dann ist eben die Frage, ist diese große Unterbrechung, ist es sie nicht wert, dass man den Wudu lieber von Neuem beginnt? Denn irgendwo ist ja eine Ibadah zusammenhängend zu vollziehen. Ja, du beginnst mit einer Sache und endest mit der nächsten Sache in einem gewissen zeitlichen Rahmen. Und dazwischen machst du nicht Sachen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Und deswegen, wenn jemand sagen würde, ich beginne mit dem Waschen des Gesichtes zu Hause, und dann sagt er, okay, ich gehe jetzt in die Moschee, mache dann dort weiter. Dann sagen wir, diese Unterbrechung ist problematisch und dadurch ist die Bedingung des Mualah verletzt und dementsprechend müsstest du den Wudu von Neuem beginnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache auch nicht erwähnt in dieser Ayah. Bist du davon überzeugt, dass Al-Mualah auch zum Wudu gehört, selbst dann brauchst du das nicht sagen, weil auch diese Information, wie wir vorhin gesagt haben, in Bezug auf die Sache mit der Reihenfolge, ist keine Sache, mit der man den neuen Muslim unnötig belasten muss. Also lass sie einfach weg. Die nächste Angelegenheit ist die Niyya, die Absicht. Auch diese ist bei der Mehrheit der Gelehrten eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. So eine Voraussetzung. Das heißt, wenn du einfach Wudu machst, ohne die Absicht haben, Wudu zu machen, ist zwar selten der Fall, dass es vorkommen kann, aber es kann vorkommen, wenn man jemand aus Gewohnheit jeden Morgen steht auf, vollzieht den Wudu und geht dann erst zur Arbeit. Und wenn das zur Gewohnheit wird und er die Absicht dafür gar nicht gefasst hat, dann die meisten Gelehrten werden dir sagen, dieser Wudu ist ungültig. Warum? Weil der Unterschied zwischen Waschen und Wudu machen ist ja nun einmal im Wesentlichen die Absicht. Und trotzdem wurde diese in dieser Ayah nicht erwähnt. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dich fragt, wie man den Wudu vollzieht, und dies ihm erklärst und er daraufhin sich waschen geht mit einer anderen Absicht außer Wudu zu machen, ist einfach sehr gering und ist nicht der Rede wert. Auch deswegen brauchen wir ihn nicht mit dieser Information zu belasten. Insofern kommt man am Ende zu der Darstellung des Propheten والسلام, indem er gesagt hat, mach den Wudu einfach so, wie Allah es dir im Koran gesagt hat. Fertig. Und das ist dein Argument, das ist deine Hujja und daran hältst du dich und dann ist dein Wudu auch sahih und gültig. Dann sagt der Autor, nun darfst du dein Gebet verrichten, auch mehrere, solange bis dir Darmluft entweicht oder du die Toilette aufgesucht oder geschlafen hast. Das heißt, die Frage ist, wenn jemand den Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja in der Ayah, lesen wir ja vor uns, o die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch. Und aus der Ayah würde man verstehen, dass man das jedes Mal machen muss, wenn man beten will. Jedes Mal, bei jedem der fünf Gebete, musst du den Wudu vollziehen, bevor du betest. Das wird wohl auch der neue Muslim darunter verstehen. Die Frage ist das ein Problem? Nein, im Gegenteil. Du bringst ihm Vollkommenheit bei, du bringst ihm bei, sich regelmäßig daran zu gewöhnen, sich immer zu waschen, auch wenn er noch Wudu hat. Und das ist kein Problem. Und deswegen braucht man ihn auch hier nicht mit unnötigen Sachen zu belasten, indem man ihm zum Beispiel sagt, gemeint ist hier nur, wenn man kein Wudu mehr hat zum Beispiel. Ist nicht wichtig. Später kannst du ihm beibringen, wodurch man den Wudu verliert und nicht. Entschuldigung, später kannst du ihm beibringen, dass wenn man noch Wudu hat, dass man ihn nicht noch zusätzlich erneuern muss. Und weil dann kann es sein, verzettelst du dich auch in Angelegenheiten, weil wir dich fragen, wieso Allah hat doch so gesagt. Und dann musst du ihm erklären, okay, es gibt aber auch etwas in der Religion, nennt man Nasch, das heißt Abrogation, Aufhebung. Und der Prophet, als die Makka befreit wurde, hat er dann die fünf Gebete an dem Tag alle mit einem einzigen Wudu vollzogen und so weiter. Die Sache wird zu kompliziert und du brauchst, kannst dir diese Sache eigentlich sparen. Ein schöner Punkt für diejenigen unter euch, die vielleicht auch Arabisch sprechen, ist diese Ayah, das heißt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt. Denn wer von euch Arabisch spricht, weiß, dass im Arabischen heißt es ja Ida qumtum ila salah. Das heißt, wenn ihr euch zum Gebet aufgestellt habt, wortwörtlich heißt es so. Aber das ist nicht gemeint. Ja? Der Araber, wenn er sagt, wenn du dich zum Gebet aufgestellt hast, dann meint er damit entweder das, was er gesagt hat, oder während du dich zum Gebet aufstellst, oder wenn du dich zum Gebet aufstellen willst. Das heißt, er kann die Vergangenheit, die Präsensform und damit auch die Zukunftsform meinen. Das ist eine rein sprachliche Angelegenheit. Okay? Und deswegen ist auch das wieder, könnte man sagen, eine Form, eine Art Ta'wil, wie die Ayah hier übersetzt worden ist, damit du als Leser direkt verstehst, was hier eigentlich gemeint ist. Denn wortwörtlich würde es ja bedeuten, du stellst dich zum Gebet auf, dann gehst du den Wudu vollziehen und dann kommst du wieder zurück. Aber da sich das dann in eine Endlosschleife entwickeln würde, weil jedes Mal stellst du dich zum Gebet auf und dann musst du wieder Wudu machen, stellst dich wieder auf, musst wieder Wudu machen, kann das nicht auch nicht gemeint sein und ist auch nicht damit gemeint. Wie dem auch sei, wenn du diese vier Sachen gewaschen hast, dann kannst du Wudu. Und deswegen, wenn bitte jemand den Islam neu annimmt oder neu anfangen möchte zu beten, dann sag ihm genau das. Stell ihn vor das Waschbecken und sag ihm, wasch dein Gesicht. Als zweites sagst du ihm, wasch deine Hände jetzt bis zu den Ellbogen. Als drittes sagst du ihm, streich über deinen Kopf. Und als viertes sagst du, jetzt waschst du deine beiden Füße bis zu den Fußköcheln. Wie Allah es gesagt hat. Das heißt, er hat jetzt all diese Angelegenheiten einmal erwähnt und einmal gewaschen, richtig? Obwohl wir wissen, dass es noch viele andere Sunnah-Teile beim Wudu gibt. Er hat nicht erwähnt, dass er die Körperteile dreimal gewaschen hat. er hat nicht erwähnt die erste Waschung der Hände ganz am Anfang. Was er auch nicht erwähnt hat, war Al-Madmada wa Al-Istinshaq, das heißt das Ausspülen des Mundes und das Ausspülen der Nase. Er hat auch nicht erwähnt, dass der Prophet a.s. immer mit der rechten Seite begonnen hat, vor der linken Seite. Und so weiter und so fort. Okay? Und deswegen, barakallahu fikum, ich weiß natürlich, dass in manchen Hadithen, wie Hadith, es gibt ja zwei entscheidende Hadithe in As-Sahihain, einmal von Uthman ibn Affan, einmal von Abdullah ibn Zayd, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. In diesen beiden Hadithen haben sie den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktisch vorgemacht. Und sie haben ihn perfekt vorgemacht. Perfekt vorgemacht. Könntest du sagen, ja, warum soll ich den Leuten das dann nicht auch so beibringen wie diese beiden? Wir sagen, weil die Situation eine ganz andere war. Wir reden hier von neuen Muslimen und sie redeten von Muslimen, die erstens von Muslimen und zweitens, die nach der Art und Weise des Wudu des Propheten gefragt haben, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du danach gefragt wirst, gibst du natürlich die entsprechende Antwort. Aber der Prophet wurde hier, alaihi sallallahu alaihi wasallam, von jemandem gefragt, der erst neu angefangen hat zu praktizieren, weil er offensichtlich erst neu den Islam angenommen hat. Und dann hat er eben die Antwort bekommen, tawadda kama amarakallah. Vollziehe die Gebetswaschung so, wie Allah es dir angeordnet hat. Und diese Art, wie der Prophet a.s. den Wudu beschrieben hat, oder Allah im Koran besser gesagt, nennt man auf Arabisch As-Sifatul Mujzi'ah. Wir haben immer bei dem Salah, bei dem Wudu, bei den Ibadat, haben wir immer mindestens zwei Versionen, wie wir eine Ibadah vollziehen. Entweder es ist die minimale Form, die gerade ausreicht, damit es akzeptiert und anerkannt wird. Oder wir haben die vollkommene Version, also die Version unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dementsprechend in den Fiqh-Büchern, manche Ulama beginnen mit der vollkommenen Version und sagen, ich habe vor mir einen Muslim, ich will mir erstmal beibringen, wie es perfekt geht. Und nachher sage ich ihm, wenn du das anders machst und das so machst und das weglässt, ist nicht schlimm. Und andere sagen, ich mache es umgekehrt, ich beginne erst einmal mit dem, was entscheidend ist, damit er weiß, was er zu tun hat. Und später bringe ich ihm dann die Sunna, die freiwilligen Teile, die das Gebet oder den Wudu perfektionieren. Dann hat der Autor die wichtigsten Gründe genannt, dass eine Person seinen Wudu verliert. Einmal das Entweichen von Darmluft, das gilt unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah. Das Aufsuchen der Toilette, das heißt, egal ob man das große oder kleine Geschäft verrichtet, das gilt unter Übereinkunft der Ulama. Warum? Weil das ja auch im Koran erwähnt worden ist. Und das Schlafen, da gibt es schon Fallunterscheidungen, die man macht, aber auf jeden Fall, wenn jemand sich hingelegen hat am Abend und seine 5 Stunden, 8 Stunden, 3 Stunden, halbe Stunde geschlafen hat und sein Bewusstsein verloren hat während des Schlafes, dann ist auf jeden Fall der Wudu ebenfalls weg. Ansonsten gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt auch yani, unter manchen Gelehrten, selbst wenn man zum Beispiel sein Geschlechtsteil berührt hat oder wenn man eine Frau angefasst hat. Es gibt auch noch andere Situationen, aber das sind erstens yani, Sachen, die nicht so häufig der Fall sind wie diese erwähnten, und zweitens gibt es darüber unterschiedliche Ansichten unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, und das kann man auch dann der Person nach und nach, inshallah ta'ala, beibringen. Dann sagt der Autor, und das ist auch wichtig, weil das auch in der Aya vorkommt, und das ist vielleicht auch ein schöner Aspekt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er wurde gefragt, wie man den Wudu vollzieht. Aber eine Person, die nicht weiß, wie man den Wudu vollzieht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch nicht weiß, wie man den Rüssel vollzieht, ist groß. Okay? Wenn jemand nicht weiß, wie man Wudu macht, dann weiß es darauf hin, dass er unwissend ist. Und dass er dann erst recht nicht weiß, dass man in einem bestimmten Fällen sogar den Rüssel vollziehen muss. Insofern hat der Prophet, a.s.w., diesen Fragenden auf die Aya verwiesen. Surat al-Ma'idah, Ayah 6. Und in der Ayah selbst kommt auch der Rusl vor. Kommt auch die Körperganzwaschung vor. Insofern hat er sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigt. Im Arabischen sagt man, er hat zwei Vögel mit einem Stein erschlagen. Das ist ein bisschen unbarmherziger. Okay? Ich weiß nicht, was man in der Schweiz sagt. Auf jeden Fall, das ist ein schöner indirekter Hinweis. Und das hat der Prophet a.s.w. auch in anderen Situationen gemacht. Ein Paradebeispiel ist, als er gefragt worden ist, manche haben gesagt, wir verreisen mit dem Meer auf dem Schiff, nehmen aber nur wenig Wasser mit uns. Wenn wir das Wasser zum Reinigen, also zum Wudu verwenden, dann werden wir durstig. Was sollen wir machen? Dürfen wir Meereswasser verwenden, um den Wudu zu vollziehen? Und dann hat der Prophet a.s. zwei Worte gesprochen. Wort Nummer eins, er sagte, das Meereswasser ist Tahur. Das heißt, es ist rein und reinigend. Also die Frage ist beantwortet, ja, du darfst. Und dann sagt er, und das Verendete aus dem Meer ist halal. Okay? Und das zweite Wort hat ja mit der Frage gar nichts zu tun, aber er hat ihnen mehr Informationen gegeben, weil er davon ausging, dass der Fragende sich auch dafür interessieren könnte, da er nämlich häufig auf See ist. Und hier auch das Gleiche, also wenn jemand dich fragt nach dem Wudu und er weiß nicht, wie Wudu macht, dann weist ihn auf den Rusl ebenfalls hin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht weiß, ist groß. Tayyib. Und deswegen, auch wenn das jetzt hier nicht erwähnt worden ist in der Ayah, Entschuldigung, in dem Ausschnitt aus der Ayah, steht es erwähnt, vielleicht sollte man das mal in eine neue Ausgabe ergänzen, steht jetzt hier und drunter der Autor sagt, nach einer Ejakulation, nach Geschlechtsverkehr und bei der Frau nach Ende der Menstruation, während der sie keine Pflichtgebete verrichten und auch nicht fasten darf, muss man den ganzen Körper waschen, indem man sich von Kopf bis Fuß duscht. Diesen Waschvorgang nennt man Rusl. Deswegen also nicht, dass man auf die Idee kommt und sagt, er wurde nur nach dem Wudu gefragt. Er hat ihm auch mehr Antwort gegeben als das. Nein, das hat was zu tun mit, wie gesagt, wenn du weißt, dass dieser Fragende diese Sache auch braucht und benötigt und du ihn vielleicht auch nicht nochmal treffen wirst und so weiter und so fort, dann kann es andere individuelle Entscheidungen geben. Das ist nicht diskussionswürdig, das ist kein Problem. Tayyib. In Bezug auf den Rusl, was steht da geschrieben? Muss man den ganzen Körper waschen, indem man sich von Kopf bis Fuß duscht. Das ist sogar schon doppelt gemoppelt. Man hätte auch sagen können, muss man den ganzen Körper waschen, das war's. Warum? Weil Allah gesagt hat, فَطَّهَرُوا. Allah hat gesagt, dann reinigt euch. So heißt es. Das heißt, Allah sagte, Azza wa Jal, wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann sinngemäß vollzieht den Wudu. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَرُوا. Und wenn ihr Junub seid, dann wascht euch. طيب. Welchen Teil soll ich von mir waschen? Diese Ayah ist allgemein. Und normalerweise besitzt sich auf den gesamten Körper. Wenn ich sage, wasche dich, dann, und du wäschst einen Teil von dir nicht, dann habe ich das Recht, warum hast du diesen Teil nicht gewaschen? Weil ich habe doch gesagt, du sollst dich waschen. Und dich bezieht sich doch auf dich ganz. Warum nur auf einen Teil von dich? Okay? Und insofern ist es ein Beweis, dass beim Wudu, beim Rusl, Entschuldigung, der gesamte Körper gewaschen werden muss. Aber auch hier sehen wir keine Details. Überhaupt keine Details. Und deswegen nennt man das auch wieder als Sifa ein Mujzi'a. Das heißt, diejenige Art und Weise, die Ibadah zu verrichten, sodass sie gerade akzeptiert wird, sodass sie gerade angenommen wird. Ansonsten beim Rusl gibt es viele Details. Viele Details und viele Sunnah-Handlungen, die der Prophet a.s. selbst gemacht hat. Und in den berühmten Hadithen von Aisha und Salama bis ins kleinste Detail erklärt worden ist. Na, insofern, yani wenn wir den Wudu zusammenfassen möchten in zwei Worten, was hat der Prophet ihm a.s. praktisch gesagt? Er sagte zu ihm, wenn du dich zum Gebet aufstellen möchtest, dann wasch dir einmal diese vier Körperteile. Und solltest du Junub sein, dann wasch dich komplett. Das war's. Und mehr brauchst du auch den neuen Muslim nicht sagen. Und alles andere kommt dann nach und nach. Wir gehen über zum nächsten Kapitel. Über die Art und Weise der Verrichtung des Gebetes wird im zweiten Teil dieses Büchlein ausführlich berichtet. Genau, weil ihr habt ja gesehen, dass das Büchlein ist ja, sind ja zwei Bücher in einem. Die ersten 20 Seiten beziehen sich auf das, was wir uns anschauen. Die nächsten 70 Seiten ungefähr oder 60 sind die vereinfachte Darstellung des dritten Gebetes von Sheikh Mohammed Nasruddin Albani, rahimahullah. Und das ist zum Beispiel ein Büchlein, das manche Leute verteilt haben an neue Muslime. Okay? Also die erste Auflage von oder zweite Auflage von dem Heftchen war orange. Und manche Leute haben das Leuten in die Hand gedrückt, die den Islam neu angenommen haben. Die haben ihnen dann zum Beispiel ein Buch geben über Aqidah, was auch immer, und dann dieses Heft. Und das, meiner Ansicht nach, ist nicht ganz der ideale Weg, sage ich mal, weil das Buch von Sheikh Al-Albani für einen Anfänger halte ich viel zu kompliziert. Also, ihr sollt euch mal in die Lage versetzen. Erstens hat er das mit Sicherheit nicht für einen neuen Muslim geschrieben, sondern eher für Muslime, die ihr Gebet ordentlich lernen möchten, aber kurz und knapp zusammengefasst. Und außerdem stellt euch mal vor, ihr habt in eurer Familie die Tante so und so, die 60 Jahre alt und sie nimmt heute den Islam an. Das ist viel zu viel, das Buch. Du würdest selbst ihr lieber das Gebet mit praktisch beibringen. Würdest ihr sagen, komm, wir stellen uns zusammen hin und mach einmal mir nach, was ich mache. Das würdest du beim Gebet machen. Deswegen kam auch diese Idee, wie gesagt, dass man auf jeden Fall was Neues dazu schreiben sollte. Und deswegen, wer es ausführlicher will, der sieht das im zweiten Teil des Buches. Und das ist auch dazu gibt es auch eine ausführliche Audioerklärung, ein Seminar. Ist online auf Durus, kann man sich das jederzeit anhören. Deswegen ist das nicht Gegenstand des heutigen Seminars, sondern wir wollen wissen, aus diesem Buch heraus und aus der Beschreibung des Gebetes unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, können wir daraus ableiten, wie der Prophet alaihi wasallam nicht nur gebetet hat, sondern was Priorität hat beim Salah und mit Sicherheit. Wir stellen uns wieder die Frage, kam irgendwann mal ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihn gefragt, wie man betet. Und tatsächlich, wir finden so ein Hadith sogar in den authentischsten Quellen, As-Sahihain. Und wir schauen uns diesen Hadith mal an. Und zwar als neuer Muslim gehst du zunächst vor wie jener Mann, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam einst das Beten lehrte. Wenn du dich zum Gebet aufstellst, vollziehe die Gebetswaschung ausführlich. In einer anderen Version ist das, was ich vorhin erwähnt habe, führe die Gebetswaschung so aus, wie Allah sie dir angeordnet hat. Dann wende dich in Richtung Qibla, das heißt Makkah. Hiernach sprich den Takbir und dann lies so viel vom Koran, wie du möchtest. Danach verbeuge dich, bis du in der Verbeugung zur Ruhe gekommen bist. Hiernach erhebe dich, bis du aufrecht stehst. Danach wirf dich nieder, bis du in der Niederwerfung zur Ruhe gekommen bist. Hiernach setze dich hin, bis du im Sitzen zur Ruhe kommst. Wirf dich wieder nieder, bis du in der Niederwerfung zur Ruhe gekommen bist. Dies machst du dann so im gesamten Gebet. Jeder von uns hat vielleicht das Beten auf eine bestimmte Art und Weise gelernt. Aber es fällt auf, dass in diesem Hadith Sachen drin sind. Wahrscheinlich jeder von uns wird sich fragen, warum ist es weggelassen worden? Und ist das nicht eine Pflicht des Gebetes oder ist das nicht sogar eine Säule des Gebetes? Und das wollen wir uns inshallah jetzt im Detail genauer anschauen. Zum Beispiel, manche Ulama, rahimahullah, sind der Ansicht, dass die Fatiha eine Pflicht oder eine Säule des Gebetes ist. Der Prophet hat sie nicht erwähnt in diesem Hadith. Das ist ein Argument auch für die Ulama, die sagen, dass die Fatiha keine Säule des Gebets ist und keine Wajib-Handlung, sondern eine freiwillige Tat des Gebets ist. Ebenso hat der Prophet a.s. die gesamten Takbirat und Intiqal nicht erwähnt. Takbirat und Intiqal sind diejenigen Takbir, die man spricht, während man sich von einer Position zur nächsten begibt. Ich sage erst Takbirat und Intiqal, weil den ersten Takbir hat er erwähnt. Okay? Hiernach sprich den Takbir, sagt er a.s. Und dieser Takbir ist kein Takbir, bei dem man sich von einer Position zur nächsten bewegt. Und das ist der Takbir, mit dem man das Salah beginnt. Takbiratul Ihram. Die ganzen Adhkar, die ganzen Dhikr, die gesamten Gedenksprüche, oder wie man es auch übersetzen möchte, hat der Prophet a.s. nicht erwähnt. Zum Beispiel. Nein. Das heißt, er hat weder erwähnt, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك noch hat er die Istiada erwähnt, noch hat er die Basmala erwähnt, noch hat er سمع الله لمن حمده erwähnt, noch ربنا ولك الحمد, noch سبحان ربي العظيم, noch سبحان ربي العلى, noch رب اغفر لي وارحمني واجبرني ورزقني واهدني, noch irgendein anderes التحيات لله اللهم صل على محمد, nichts von all dem hat er. Nicht mal Assalamu alaikum mit der Salat. Oder nicht? Und jetzt ist die Frage, wenn einer zu dir neu kommt und du bringst ihm das Beten bei, wie der Prophet es ihm beigebracht hat. Kann das noch falsch sein? Also nach meiner Überzeugung nicht. Okay. Und deswegen gilt es jetzt aus diesem Hadith herauszulesen, dass auch in den Pflichtteilen des Salat auch dort ist eine Priorisierung vorgenommen. Das heißt, manche ist wichtiger als anderes. Und deswegen, daraus entnehmen wir, dass jemand, der unwissend ist und aus Unwissenheit Pflichten unterlässt, entschuldigt ist. Weil sag mir, yani, At-Tahiyyatu Lillahi wa Salatu al-Tayyibat, dieser Dhikr, ist mindestens eine Wajib-Handlung des Salat. Manche Ulama sagen sogar eine Rückenhandlung, gerade der letzte Tashahud. Insofern, er hat hier das absichtlich weggelassen. Und sein Gebet gilt. Sein Gebet ist sahih. Also, wer etwas weglässt aus Unwissenheit, weil er es noch nicht gewusst hat und nicht gelernt hat, wie willst du ihn dafür zur Rechenschaft ziehen und ihm nachher sagen, dass sein Gebet doch nicht gültig war? Irgendwann sagst du nach 5 Jahren, sagst du im Moment, du musst es nochmal wiederholen, du hast am Anfang da was weggelassen. Das geht nicht. Ebenso, genau, jetzt gehen wir über, barakallahu fikum, auf die nächste Seite. Und zwar gibt es jetzt bestimmte Lernphasen, die man durchnimmt. Das ist vielleicht eine neue Angelegenheit in diesem Büchlein, das man nicht in jedem anderen Heftchen findet. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist die erste Phase und die zweite Phase und die dritte Phase, die ein neuer Muslim durchlaufen muss automatisch oder durchlaufen sollte. Welche Reihenfolge? Konkret, was bringst du ihm am Anfang bei, was bringst du ihm später bei? In der ersten Phase versuchen wir uns nur zu beschränken auf das, was auch der Prophet gesagt hat, a.s. Und dann schauen wir uns eine zweite Phase an, was wir dann hinzufügen, und dann die dritte Phase. Die dritte Phase ist ja, also die erste Phase ist ja logischerweise das, was dringend sein muss am Anfang. Die dritte Phase ist logischerweise die Phase der Vollkommenheit, das heißt alles 100 Teile kommen da rein. Und die Phase dazwischen ist die Frage, was kann man da reinstecken. In der ersten Lernphase, in dieser Lernphase vollziehst du im Grunde genommen erst einmal nur die korrekten Bewegungsabläufe, und zwar wie folgt. Das ist, wenn du das siehst, tatsächlich, der Prophet hat ihm gesagt, mach mir, beweg dich mal wie folgt. Stell dich hin in Richtung Mekka. Das ist eine Bewegung. Ja. Dass man Allahu Akbar sagt am Anfang, denn dadurch beginnst du ja das Salah. ohne dem trittst du ja gar nicht in diesen sogenannten Ihram-Zustand ein. Wie bei Hajj und Umrah gibt es einen Ihram-Zustand, auch bei im Salah gibt es einen Ihram-Zustand. Das heißt, Ihram heißt was? Ihram kommt vom Verb Haroma. Haroma heißt, etwas wird verboten. Und Ihram-Zustand ist deswegen Ihram, weil ab diesem Moment bestimmte Dinge verboten sind, die vorher erlaubt waren. Darf man während dem Salah reden? Darf man während dem Salah essen? Darf man während dem Salah trinken? Vorher war es alles erlaubt. Ab diesem Moment nicht mehr. Tahlil bedeutet, aus diesem Haram-Zustand wieder rauszugehen. Tahlil oder auch Tahallul nennt man das. Und der Prophet sagte, alayhi salatu wassalam, Tahlilu hat Taslim. Tahlil ist das Sagen von Assalamu alaikum. Dadurch wird wieder das Halal, was vorher Haram war. Insofern, diese 8 Punkte, die jetzt hier erwähnt stehen, sind eigentlich praktische Handlungen, Bewegungsabläufe. Nummer 1, wende dich nach Mekka. Nummer 2, sag Allahu Akbar. Nummer 3, da steht in Klammern übrigens CD-Aufnahme Nummer 1, auf der Rückseite des Büchleins, ganz auf der Rückseite, da seht ihr inshallah einen Link, wo man das als ISO-Datei runterladen kann. Eine ISO-Datei ist ein Format für eine virtuelle CD. Also für die sich technisch auskennen, es gibt einen Computer, kann man ja CDs rein, oder konnte man früher CDs rein, heute werden die meisten schon wieder ohne CD-Laufwerke verkauft. Und man kann aber auch virtuelle Laufwerke installieren, sozusagen, und dann auch CDs einlegen virtuell. Also eine virtuelle CD, ein virtuelles Laufwerk, und dann braucht man gar keine richtigen CDs mehr. Und das kannst du machen. Deswegen also nicht sagen, das kommt aus dem 20. Jahrhundert noch, das Buch, sondern das ist eine Sache, die kannst du immer noch jetzt praktisch. Schaut jetzt dazwischen, schreiben virtuelle CD, dann ist es wieder up to date. Auf jeden Fall, das kann man runterladen. Da sind alle Gebetstexte drauf. Das heißt, alles, was du im Salah aussprichst, ist davor gesprochen. Denn wir haben unsere Probleme. Wir sind sprechend Deutsch und haben bestimmte Ausspracheprobleme. Das können wir beseitigen durch solche Aufnahmen. Drittens, lies aus dem Koran, falls du davon etwas kennst. Das heißt, kennst du davon nichts, lässt du es weg. Und hier sehen wir auch schon, dass der Prophet a.s. eine Unterscheidung macht. Derjenige, der vor dir ist, kann er die Fatiha lesen? Kennt er etwas aus dem Koran? Wenn ja, soll er es lesen. Wenn nein, fällt es weg. Denn Allah sagte, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah erlegt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ich kann kein Koran lesen, dann fällt es weg. Ich kann mich nicht hinstellen im Salah, dann setze ich mich halt. Ich kann nicht fasten, da fällt es weg. Und so weiter und so fort. Das ist eine Regel, die sich durch die gesamten durch die gesamten Aufforderungen Allah subhanahu wa ta'ala durchzieht. Lies aus dem Koran, falls du davon etwas kennst. Viertens, verbeuge dich. Fünftens, stell dich aufrecht hin. Sechstens, wirf dich nieder. Siebtens, setz dich hin. Und achtens, wirf dich wieder nieder. Diese Schritte, 2 bis 8, nennt man eine Raka'a. Das kennen wir. Falscherweise sagen manche Raka'a. Das kommt manchmal vielleicht durch das Kaf, dass da so eine Qalqala eingebaut wird, wo eigentlich aber keine hingehört. Auf jeden Fall, diese Schritte 2 bis 8 nennt man Raka'a. In der ersten Zeit nach deiner Konvertierung verrichtest du als neuer Muslim durch die Ausführung dieser Schritte eine gültige Raka'a. Diese wiederholst du nun mehrmals je nach Gebet. Jeder von uns weiß wahrscheinlich die Anzahl der Raka'a im Salah. Und deswegen, wenn du jetzt dir vorstellst, dass diese Person jetzt gelernt hat, wie man eine Raka'a, wie man sich bewegt bei einer Raka'a. Stehen, verbeugen, aufrecht hinstellen, niederwerfen, sitzen, niederwerfen. Das hat er gelernt. Wenn er das jetzt beim Fajr 2-mal macht und beim Dhuhr 4-mal macht und beim Asr und Isha 4-mal macht und beim Maghrib 3-mal macht. Das war's. Was willst du von ihm mehr verlangen? Sogar den Taslim hat der Prophet Ali nicht erwähnt. Und darüber kann man dann streiten, ob man es ihm direkt sagen soll oder nicht sagen, ist nicht das Problem. Aber ich gebe euch eine wichtige Sache auch. Eine der wichtigsten Empfehlungen sowieso für jemanden, der den Islam neu angenommen hat, ist, dass man ihm ans Herz legt, dass er möglichst häufig in die Moschee kommen soll. Und dass er möglichst häufig in der Gemeinschaft der Muslime beten soll. Dadurch ergeben sich die meisten Angelegenheiten, ohne dass man es ihm ausdrücklich mitteilen muss. Deswegen hat der Prophet ﷺ hier den Tashahhud vergessen zu sagen? Nein. Und so weiter und so fort. Und deswegen auch, das gilt für uns als Maßstab. Zweite Lernphase. Jetzt gucke ich noch auf die Uhr. Na, also der dritte Block geht jetzt bis 15.30 Uhr. Also wir haben jetzt noch so 20 Minuten ungefähr. Die zweite Lernphase, darin lernst du die Gebetstexte, die du dir idealerweise auf Arabisch vorsprechen lässt und danach dann nachsprichst. Der Einfachheit halber schreiben wir dir die Texte auch mit lateinischen Buchstaben auf. Lerne die Texte der folgenden Reihe nach. Okay. Da wir ja die wichtigsten Bewegungsabläufe schon kennengelernt haben. Übrigens, aus diesen Bewegungsabläufen können wir auch entnehmen, dass das Sagen von Assalamu alaikum, auch wenn wir es als Rücken betrachten, das ist zumindest die Ansicht der meisten Ulama, dann trotzdem auch dann ist die Bewegung des Kopfes nach rechts bzw. nach links hat mit der Angelegenheit nichts zu tun. Das heißt, das Sagen von Assalamu alaikum ist zwar ein Rücken, eine Säule des Gebetes, aber das Bewegen des Kopfes nach rechts währenddessen oder nach links hat damit nichts zu tun. Das ist eine freiwillige Sunnah-Tat. Jetzt kommen wir zu den Texten, die wir aufsagen sollen bzw. müssen. Und da haben wir folgende Priorisierung vorgenommen. Bevor wir die Gebetstexte an sich anschauen, ich meine, da können wir darüber sehr, sehr lange reden, das können wir natürlich jetzt in diesem Rahmen nicht machen, vielleicht folgende Anmerkung. Und zwar, es wurde die Reihenfolge gewählt, Al-Fatiha, dann der Tashahhud, dann, wenn ihr umblättert, seht ihr den Takbir, dann die Lobpreisung in der Verbeugung, dann den Tasmi', dann den Tahmid, dann die Lobpreisung in der Niederwerfung und dann das Bittgebet zwischen den zwei Niederwerfungen. Also auch hier haben wir 8 verschiedene Schritte. Diese Reihenfolge ist keine aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt entnommene, sondern basiert auf einer Anzahl von verschiedenen Hadithen und einer Anzahl von verschiedenen Überlegungen. Ist ein Versuch. Ist ein Versuch. Und sicherlich kann man auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber der Grund natürlich, warum diese Reihenfolge erwähnt worden ist, ist, weil was die Fatiha angeht, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ. Das heißt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in 2 Hälften aufgeteilt. Und er meinte mit dem Gebet hier die Fatiha. Und das heißt also, dass die Fatiha von allen Bestandteilen des Gebetes die wichtigste oder eine der wichtigsten Positionen überhaupt einnimmt. Denn das ist der edelste Teil des Salat. Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist, was ist die beste Form des Gebetes, gemeint ist, welcher Teil des Gebetes ist der edelste, da sagte er sallallahu alaihi wasallam, erwähnte er den Qunut. Und Qunut bedeutet, dass man demütig vor Allah steht. Und der Grund dafür ist mit Sicherheit unter anderem, dass man darin die edelsten Worte überhaupt rezitiert. Denn es gibt keine edleren Worte als die Worte Allahs. Und der Vorzug der Worte Allahs gegenüber den Worten der Geschöpfe ist gleich dem Vorzug Allahs selbst gegenüber seinen Geschöpfen. Insofern ist die Fatiha nach Ansicht mancher Ulama, rahimahumullah ta'ala, eine Säule des Gebetes und deswegen hier an erster Stelle gesetzt worden. Ansonsten kann man das natürlich auch in einer anderen Reihenfolge sehen. Als zweites den Tashahud. Der Tashahud, barakallahu fikum, deswegen, weil der Tashahud im Salah manchmal eine Säule des Gebetes ist und manchmal ein Wajib-Teil des Gebetes ist. Denn ein Gebet, das aus zwei Tashahud besteht, bei diesem ist der erste Tashahud, das erste At-Tahiyyatu Lillah, eine Wajib-Handlung, gemäß dem berühmten Hadith von Abdullah ibn Buhayna, radiallahu anhu. Und wenn es der zweite Tashahud des Gebetes ist, beziehungsweise der letzte, denn manchen Gebeten gibt es ja nur einen, dann ist es eine Säule, ein Rücken des Gebetes. Deswegen ist sie an zweite Stelle gesetzt. An dritte Stelle, die Takbirat. Die Takbirat sind nach manchen Gelehrten Wajib, deswegen haben sie Vorrang. Aber sie wurden vor der Lobpreisung und vor dem Tasmi' und vor dem Tahmid gesetzt, weil von der Reihenfolge ist sie die erste. Denn nachdem du die Fatiha gelesen hast, sagst du Allahu Akbar und gehst dann in die Verbeugung. Deswegen ist das quasi chronologisch, was man als nächstes braucht. Dann den Tasmi', dann den Tahmid, dann die Lobpreisung in der Niederwerfung. Denn all diese Sachen sind nach manchen Gelehrten Wajib, nach manchen Gelehrten Sunnah. Und die schwächste der schwächste Dhikr, der als Wajib bezeichnet wurde, das heißt, derjenige Dhikr, dessen Begründung, dass es Wajib ist, am schwächsten ist, ist wahrscheinlich das Bittgebet zwischen den zwei Niederwerfungen. Und deswegen wurde es hier als achtes erwähnt. Und das ist quasi die zweite Lernphase, die man durchmacht. Danach hat man inshallah tabaraka ta'ala alle Pflicht und alle Rukunhandlungen des Salah erfüllt und man verrichtet ein gültiges Gebet. Und deswegen sagt der Autor am Ende der zweiten Lernphase auf der Seite 15: Nun hast du alles, was für ein Gebet erforderlich ist, gelernt. Und selbst wenn du Zeit deines Lebens nicht zur nächsten Stufe übergehst, verrichtest du dennoch ein gültiges Gebet. Also brauchst du nach dem heutigen Tag dieser Person nur noch die erste Lernphase beibringen. Und wenn er sagt, ich bin imstande jetzt mehr zu machen, dann bringst du die zweite Lernphase nach der Reihenfolge bei und dann sagst du ihm, die dritte ist jetzt deine Angelegenheit, du kannst dann noch dein Gebet perfektionieren. Ich möchte noch auf ein paar Sachen hinweisen. Erstmal noch einmal zur Betonung die Gebetstexte. Falls jemand ein Problem hat mit dem Gebetstext, wie man es ausspricht und so weiter und so fort, noch einmal sage ich, das kann man auf den Audios sich herunterladen und anhören, inshallah. Die zweite Sache, die ich sagen möchte, aus dem, was wir erarbeitet haben auf der Seite 13, also mit der Fatiha, ergibt sich, dass das Sprechen von Amin nicht zur Fatiha gehört und in die dritte Lernphase zu packen ist. Denn das Sagen von Amin, heißt so viel wie O Allah, erhöre dieses Gebet, ist ein Ausdruck, den man im Salah nach der Fatiha sagt. Denn die Fatiha ist ja zur Hälfte ein Bittgebet, zur Hälfte eine Lobpreisung Allahs Azza wa Jal. Und diese gehört nicht zur Fatiha dazu, wie allseits bekannt. Und deswegen haben die Ulama auch in den Koran-Ausgaben das niemals aufgeschrieben. Jetzt sind wir mit der zweiten Lernphase fertig. Und wir gehen jetzt auch inshallah ta'ala noch zur dritten Lernphase über. Ich möchte aber genau zu diesem Zeitpunkt erwähnen und sagen, meine lieben Geschwister, wir müssen uns manchmal an der eigenen Nase fassen und erkennen und anerkennen, dass wir die Priorisierung falsch machen. Nicht nur, wie es jetzt den Anschein erweckt, mit anderen Menschen, sondern auch mit uns selbst. Die erste und zweite Lernphase, wenn du sie durch hast, dann verrichtest du ein gültiges Gebet, inshallah. Was machen die meisten jetzt, nachdem sie die zweite Lernphase beendet haben? Sie gehen zur dritten Lernphase über, wenn sie das schon vor einem Durchgang gemacht haben, und sie vergessen, dass es jetzt noch Taten gibt, die für das Gebet selbst wertvoller sind als die dritte Lernphase. Denn wir beschäftigen uns ja beim Salah mit dem, was wir sagen und was wir tun. Aber der Prophet والسلام, hat in einem Hadith gesagt, dass manche Leute ihr Gebet verrichten und vom Salah nur die Hälfte der Belohnung erhalten. Dann sagt er, und manche nur ein Drittel, und manche ein Viertel, manche ein Fünftel, manche ein Sechstel, manche ein Siebtel, manche ein Achtel, manche ein Neuntel und manche ein Zehntel. Und Gott sei Dank hat er dann Stopp gemacht. Wenn wir davon ausgehen, dass auch da Stopp ist, ein Zehntel bedeutet dann konkret, dass dein Gebet akzeptiert ist. Aber die Belohnung davon, 9 Zehntel sind flöten gegangen. Warum? Weil durch diese 9 Zehntel, durch dieses eine Zehntel, schaffst du es, die ersten 2 Lernphasen abzudecken. Und einen Teil der dritten Phase abzudecken. Aber der Prophet hat ja in diesem Hadith gerade darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass man auch in seinem Gebet mit dem Herzen dabei ist. Also, ihr kennt alle die Situation, dass ihr euch mit jemandem unterhalten wollt, aber diese andere Person euch keine Aufmerksamkeit schenkt. Und dementsprechend enttäuscht seid ihr von dieser anderen Person. Ihr sagt, der guckt mich nicht mal an. Ich rede mit ihm, der hört mich mal richtig zu. Und am Ende gibt er mir eine Antwort, die überhaupt gar nicht passt, weil er und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir mit Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, sollten wir, und auch noch, da ist die Situation ganz anders, wir brauchen ihn, er braucht uns nicht, da sollten wir mit unserem Verstand und unserem Kopf anwesend sein und uns damit noch viel mehr beschäftigen, als mit den Bewegungsabläufen des Gebets. Und ihr wisst das. Es gibt Detailfragen im Salah, wo jede Rechtsschule eine andere Meinung hat. Und das wird zum Anlass genommen, zum Beispiel daraus einen Unterricht zu machen. Oder Gott bewahre, dass man sogar, dass die Herzen auseinandergehen. Der eine macht so, der andere macht so, der andere sagt dies, der andere sagt das. Ja. Wofür? Wenn das sogar nur 1/10 des Salah ausmacht. Und die anderen 9 Zehntel suchst du ganz woanders. Und das ist der wichtige Punkt, den ich an dieser Stelle sagen möchte. Und deswegen ist auch die dritte Lernphase hier gar nicht erwähnt worden. Weil die dritte Lernphase, in dieser Phase vervollkommnest du dein Gebet nach und nach, sodass es dem Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer ähnlicher wird. Es gibt viele Gebetstexte und Handlungen, die in den beiden ersten Lernphasen nicht zur Sprache kommen. Alle auszuführen würde den Rahmen dieser Anleitung sprengen. Einiges davon findest du jedoch im zweiten Teil des Büchleins wieder. Insofern kannst du das auch dann später alleine lesen, inshallah tabaraka wa ta'ala. Weil wir sind ja hier mit dem neuen Muslim, und der neue Muslim, endet auch unsere Aufgabe, unsere verpflichtende Aufgabe mit ihm, wenn er das so macht. Darüber hinaus ist es freiwillig. Wir gehen über, inshallah tabaraka wa ta'ala, zum letzten Punkt, bevor wir dann zu den eventuellen Fragen kommen, falls es welche gibt, inshallah ta'ala, und zwar die Zakat. Ihr seht schon, auf der gleichen Seite kommt die Zakat vor und dann geht es auch schon zum nächsten Kapitel, das gute Benehmen, Adab. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wo ist das Fasten und wo ist die Hajj, wenn wir von den 5 Säulen des Islam sprechen. Und die Antwort lautet, dass Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Salah und der Zakat auf der einen Seite und dem Fasten und der Hajj auf der anderen Seite. Beziehungsweise über das Salah, darüber haben wir schon gesprochen. Was die Zakat angeht, die Zakat ist eine verborgene Angelegenheit. Ich kann nicht wissen, wann du Zakat bezahlen musst. Deswegen muss ich dich darauf hinweisen, denn es könnte sein, dass deine Zakat heute fertig ist. Könnte auch sein erst morgen, könnte auch sein schon seit gestern. Das kann ich nicht wissen. Deswegen muss ich dich darüber informieren und dir das auch Bescheid, dich darüber informieren. Was das Fasten angeht, so ist es eine Sache, die für alle Muslime zur gleichen Zeit stattfindet. Also ist es keine Sache, die, mit der ich jetzt den neuen Muslim belasten muss, mit Informationen, sondern sowieso kommt Zeit und Ort. Was die Hajj angeht, da sie einmal im Leben stattfindet, macht es sicherlich keinen Sinn, jemandem von vornherein die Hajj zu erklären, wie sie zu vollziehen ist. Sondern wenn einer die Hajj vollziehen will, so sagen wir ihm dann, melde dich bei einer Hajj-Gruppe an, die einen guten Reiseleiter hat, der sich auskennt, und der bringt es dir bei, beziehungsweise macht es dir vor. Das heißt also alles zu seiner Zeit. Was die Zakat angeht, die Zakat, darüber gibt es natürlich, kann man Bände schreiben, aber der wichtigste Punkt überhaupt, oder die wichtigste Punkte haben wir hier in diesen drei Abschnitten zusammengefasst. Als einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber die Zakat erwähnte, als man einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber die Zakat erwähnte, fragte ein Mann, muss ich noch mehr spenden? Er sallallahu alaihi wasallam beantwortete, nein, es sei denn, du tust es freiwillig. Besitzt ein Muslim ein Vermögen im Wert von mindestens 85 Gramm Gold während eines ganzen Mondjahres, ohne es zu benutzen, muss er von diesem Wert, sei es Geld oder Gold, 2,5% spenden. Die Zakat, darüber gibt es viel zu sagen, aber die meisten Menschen haben Geld. Und wenn sie Wertsachen haben, für die man Zakat bezahlen muss, dann ist es Gold, natürlich manchmal auch Silber, aber das ist seltener der Fall. Und Gold ist das eher, was die Leute anzieht und für sie von großem Interesse ist. Dann, die wenigsten Leute beschäftigen sich mit der Zakat für Kühe und Kamele und Schafe und Ziegen. Und die wenigsten Leute beschäftigen sich mit der Zakat für Ernteerträge. Insofern beschränkt sich diese Beschreibung auf das Geld bzw. Gold oder Silber. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich der sogenannte Nisab. Das sind die 85 Gramm Gold. Das bedeutet, erst ab einer Wertmenge von 85 Gramm Gold bist du vom Gesetzgeber angesprochen, Zakat zu bezahlen. Und Voraussetzung dafür, dass es für dich zur Pflicht wird, ist, dass dieses Vermögen ein Mondjahr lang in deinem Besitz gewesen ist. Warum Mondjahr? Weil es gibt Sonnenjahre und es gibt Mondjahre, und die Mondjahre sind etwas kürzer als die Sonnenjahre, und im Islam geht es meistens um die Mondjahre und die Mondmonate allgemein. Also auch wenn es heißt, eine Person muss 2 Monate hintereinander fasten, dann ist damit eben sind 2 islamische Monate damit gemeint, und so weiter und so fort. Also in diesem Zusammenhang, wer quasi einmal im Jahr, manche Leute machen es im Ramadan, aber es ist keine Pflicht, also es muss nicht sein, dass die Zakat im Ramadan fällig wird. Es kann sein, dass die Zakat vor Ramadan, nach Ramadan fällig wird. Aber wer einmal im Jahr sein gesamtes Barvermögen nimmt und davon 2,5% abgibt, der hat auf jeden Fall seine Pflicht erledigt. Was heißt das? Das heißt, es könnte auch sein, dass er zu viel Zakat bezahlt hat. Das kann sein. Aber wer es nämlich genau machen möchte mit der Zakat, der muss darin mehr Zeit investieren, mehr Energie investieren, und deswegen empfiehlt man einfach das Einfachste, dass du einfach einmal im Jahr deine gesamte Zakat bezahlst und das war's. Auch wurde nicht eingegangen in diesem Zusammenhang auf die Zakat für Ware, denn die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass man auch für seine Ware unter bestimmten Voraussetzungen Zakat bezahlen muss. Und diese ist auch eher selten der Fall, dass Leute, die meisten Leute sind Lohnarbeiter, statt dass sie selbst kaufen und verkaufen. Insofern ist dieses eher eine Randerscheinung und für den neuen Muslim eher unwichtig. Tayyib. Na, das ist, was ich dazu sagen wollte. Barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, inshallah. Falls es Fragen gibt, könnt ihr sie weiterleiten. Die Brüder haben sich all die Mühe gemacht. Ich finde das extra so in der Reihenfolge, wie ihr gesehen habt. Nicht, dass ihr denkt, wir was unterschlagen hier. Aber wie gesagt, ich beantworte erstmal, was mit dem Thema zu tun hat, damit wir dem Vorrang geben, inshallah. Jemand fragt, wir sagen, dass jemand, der mehr betet, gläubiger ist. Aber das ist doch nur unsere Angelegenheit und Allah kennt die Herzen. Zum Beispiel haben die größten Gelehrten lieber sich Wissen angeeignet. Verzeihen Sie, falls es den Rahmen sprengt. Zunächst einmal, ich habe tatsächlich wortwörtlich gesagt, wer mehr betet, ist gläubiger als jemand, der weniger betet. Und wer mehr Zakat bezahlt, ist gläubiger als jemand, der weniger Zakat bezahlt. Das habe ich gesagt. Aber dieser Satz nicht falsch verstehen oder nicht falsch interpretieren. Ich habe nicht gesagt, jemand, der mehr betet, ja, zum Beispiel, der betet zwei Rak'a in der Nacht mehr als der Erste, deswegen ist er auf jeden Fall bei Allah ein besserer Muslim als der Erste, unabhängig von allen anderen Sachen, die die beiden leisten und tun. Das also, ich habe alles ausgeblendet. Ich rede jetzt nur von einem Menschen, der hat, das ist eine theoretische Sache, ja, jemand, der macht nichts, hat nur sein 5 Gebete. Und der andere macht nichts, hat nur 5 Gebete und noch eine Rak'awit. Das ist besser. Das habe ich damit gemeint. Aber natürlich kann sich auch die Qualität des Gebetes unterscheiden von Mensch zu Mensch. Und so weiter. Es geht darum, das ist aufgebaut auf einem Hadith, in dem der, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr, das ist aufgebaut auf einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem zwei Männer miteinander befreundet waren. Und die waren immer zusammen. Dann ist einer von beiden gestorben. Und eine Woche später ist auch der Freund gestorben. Und die Leute sagten sinngemäß, Subhanallah, Allah hat sie im Diesseits zusammengebracht und im Jenseits auch. Als der Prophet davon erfuhr, hat er ihnen das übel genommen. Er sagt, wie könnt ihr das sagen, dass sie beide im Jenseits zusammen sein werden? Hat der eine, der eine Woche lang später gestorben ist, nicht mehr gebetet und nicht mehr gefastet? Wie können die beiden gleich sein? Und das ist auch das, was da gemeint ist. Die sind beide gleichzeitig, sagen wir mal, sogar Zwillinge gewesen. Gleichzeitig geboren, ja, nicht fast. Am Ende trotzdem, einer, der eine Woche lang 35 Salah mehr verrichtet hat, das muss doch einen Wert haben bei Allah. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Das heißt, die Besten von euch sind diejenigen, die ein langes Leben haben und gute Werke verrichten. Und deswegen sind wir angehalten, natürlich dafür zu sorgen, dass wir lange leben wollen, damit wir viel Gutes tun können. Das ist doch Zweifel, dann steht doch außer Frage. Insofern stellt sich die Frage nicht, ob das Beten besser ist, als sich Wissen anzueignen. Das ist jetzt eine andere Angelegenheit. Das ist jetzt ein Vergleich von verschiedenen Ibadat miteinander. Und da kann man zu unterschiedlichen Ansichten kommen. Und ich sage mal zusammengefasst, ich weiß natürlich, dass es Leute gibt, die sagen, ich bete nachts nicht, sondern ich lese lieber Bücher und lerne lieber, das fällt mir leichter und sowieso sagen manche, das sei besser und so weiter. Ich weiß das. Aber zusammengefasst dürfen wir uns nichts vormachen. Unser Prophet, a.s., wie er es gemacht hat, ist das Beste. Okay? Wie er sein Nachtgebet verrichtet hat und in die Länge gezogen hat, das ist das Beste. Daran orientierst du dich. Und wenn du tagsüber dann lernen möchtest, kannst du es immer noch machen. Allahu Akbar. Jemand sagt, wir haben die Freunde von Ibn Mas'ud radiallahu anhu reagiert, als er die beiden Suren nicht anerkannt hat. Haben sie ihn als Ungläubigen abgestempelt? Also in allen Überlieferungen, die ich dazu gelesen habe und kenne, und habe mich auch damit einigermaßen intensiv beschäftigt, aus mehreren Gründen, unter anderem, weil es eben was mit dem Gebet der koranischen Lesarten zu tun hat, habe ich davon nichts gelesen. Also nirgendwo hat jemand ihm diese Sache vorgeworfen und des Unglaubens bezichtigt, weil wie gesagt, Sahaba, die wissen, dass man so etwas nicht grundlos machen darf und schon gar nicht mit jemandem, von dem man weiß, dass er gelehrt ist und auch weiß, was er sagt. Und man kennt ja sein Scheinargument, man kennt ja seine Schubha. Er weiß ja, warum er das gesagt hat, und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es jemand gemacht hat. Aber ich wüsste es nicht, wallahu a'lam. Jemand sagt, die Frage ist jetzt hier auf Arabisch geschrieben. Wenn der Bruder will, dass ich auf Arabisch antworte, dann vielleicht später nach dem Seminar sage ich etwas dazu. Oder deswegen werde ich auf Deutsch jetzt antworten. Okay? Ich lese die Frage vor auf Deutsch und dann antworte ich auch auf Deutsch. Ansonsten, wenn der Bruder kein Deutsch versteht, kann er nachher nochmal auf mich zukommen. Und zwar, es geht um die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Beduinen oder die Wüstenaraber sagten, wir sind gläubig, wir glauben. Und dann sagt Allah zu seinen Propheten, sag zu ihnen, ihr seid noch nicht gläubig. So, und dann sagt, wir haben den Islam angenommen oder wir haben uns ergeben. Und Bruder möchte eine kleine Erläuterung dazu haben. Das ist ja das, was ich auch darauf hingewiesen habe, als ich gesprochen habe über den Iman und den Islam, über den Mu'min und den Muslim. Und ich gesagt habe, dass jeder Muslim muss doch gläubig sein. Und jeder Gläubige ist ein Muslim. Weil diese beiden Begriffe manchmal Synonyme darstellen. Aber wenn sie im Zusammenhang vorkommen, das heißt, wenn sie in einem Kontext vorkommen, wie im Hadith von Jibril, da kommt Islam vor und Iman vor, dann bedeutet Islam eine Sache und Iman etwas anderes. Und das haben wir auch in diesem Fall hier. Denn die Beduinen, die Wüstenaraber sagen, wir sind gläubig. Aber gläubig im Sinne, dass der Iman eine Stufe ist über dem Islam. Warum? Weil wir haben drei Stufen. Haben wir Islam, da haben wir Iman und da haben wir Ihsan. Richtig? Und dann sagt er, Ihsan ist die Muraqaba-Stufe. Das heißt, die Stufe, bei der man das Gefühl hat, beim Dienen Allahs Azza wa Jal, dass man von Allah beobachtet wird. Jemand, der diese Stufe hat, oder sich in dieser Stufe befindet, der wird natürlich sich schämen dafür, vor Allah subhanahu wa ta'ala zu sündigen. Er wird sich schämen davor, egal vor Menschen oder nicht vor Menschen. Diese Muraqaba-Stufe, manche Leute erreichen sie länger, manche erreichen sie im Gebet einen kurzen Augenblick, dann geht sie wieder weg. Manche kämpfen immer dafür, sie zu erreichen, erreichen sie auch nicht und so weiter. Das ist ein innerer Dschihad, den jeder von uns im Salah durchmacht oder durchmachen sollte, um eben zur Vollkommenheit im Salat zu gelangen. Und da haben wir ja die unterste Stufe der Islam, da kommt der Iman und dann kommt der Ihsan. Und in diesem Sinne sollten wir auch die Eier, inshallah, verstehen, denn die Araber haben, oder die Wüstenaraber haben gesagt, wir sind Muslime, wir sind Gläubige, aber der Prophet sollte ihnen sagen, langsam, die Stufe des Iman habt ihr in diesem Sinne noch nicht erreicht. Die Stufe des Islam selber. Oder auch jemand, der zu dir kommt, sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wie soll er die Stufe des Iman auch im Sinne des Hadithes von Jibril erreicht haben, wenn er noch gar nicht weiß, dass es Engel gibt, an die er zu glauben hat. Wenn er noch gar nicht weiß, dass es einen Tag der Auferstehung gibt, an den er zu glauben hat. Wenn er noch gar nicht weiß, er hat von dir vom Islam gehört. Der Islam ist, was Islam? Hat er dich gefragt, was bedeutet Islam? Du sagst ihm, Allah, es bedeutet, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser einen Gott, dem dienen wir, sonst dienen wir keinem anderen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde entsandt, um zu diesem Glauben aufzunehmen. Du sagst, Allah, das hört sich vernünftig an. Ich glaube daran. Und sagt die Shahad. Da weiß noch nichts von Jinn, da weiß noch nichts von Taurat, da weiß noch nichts von Injil, da weiß gar nichts von diesen Sachen. Also ist er auf der Stufe des Islam. Und sobald er an die anderen Säulen glaubt, steigt er auf die Stufe des Iman. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Ich würde gerne die 9/10 meines Gebetes nicht verlieren. Was können Sie mir raten, wie ich mich verbessern kann? Möge Allah Sie belohnen. Amin. Ebenfalls. Die 9/10 des Gebetes, die möge Allah uns allen den Erfolg verleihen, diese zu erreichen. Und um das auch nicht runterzuspielen, natürlich gehören die Sunna-Teile des Gebetes zu den 9/10 dazu, aber sie bilden eben nicht alles im Salah. Und der Prophet ﷺ hat uns auf mehrere Sachen hingewiesen, wodurch wir inshallah ta'ala diese 9/10 erreichen können. Dazu gehören viele Empfehlungen, auch wenn sie nicht direkt sind. Also das heißt ja nicht im Hadith, wenn du das und das machst, dann bekommst du so und so viele Teile. Das kenne ich nicht aus den Hadithen. Aber der Prophet hat uns praktisch Sachen vorgemacht, durch die wir inshallah ta'ala die höchsten Stufen im Salah erreichen können. Und dazu gehört zum Beispiel gerade für die dazu gehört für Männer und für Frauen, dass sie vor dem Salah den Wudu vollziehen. Denn durch das Vollziehen des Wudu bereitet man sich innerlich und äußerlich auf das Salah vor. Dann gehört dazu, dass man das Salah, dass man vor dem Salah das entsprechende Sunna-Gebet verrichtet. Und vor jedem Fard-Gebet kann man ein Sunna-Gebet verrichten. Der Prophet sagte, بين كل آذانين صلاة. Das heißt, immer zwischen zwei Gebetshofen gibt es ein Salah. Und damit ist Adhan und die Iqama gemeint. Das heißt, wenn jemand schon das verrichtet und danach zwei Rak'ah verrichtet für Allah Azza wa Jal, und danach, und das ist jetzt eine besondere Sache, gerade für die Männer, wenn sie in der Moschee beten, aber auch Frauen, für sie ist auch gesetzlich, in der Moschee zu beten. Wenn man in die Moschee geht, ist man gebunden an Gemeinschaftsgebet. Dadurch, erstens, befindet man sich in einem Raum, in dem Allahs gedacht wird. Man ist beruhigten Herzens. Dann befindet man sich in einem Raum, in dem es keine Ablenkungen gibt, wie zu Hause. Manche beten sogar, während der Fernseher noch läuft. Manche beten, während die Kinder hin und her rennen. Ist ja nicht zu vermeiden immer, ja? Aber in der Moschee ist es halt weniger der Fall. Dann betest du praktisch in einer Moschee, in der du in die Gemeinschaft gebunden bist. Und wenn du an der Gemeinschaft gebunden bist, kann es sein, dass du nach dem Sunna-Gebet dich erstmal hinsetzt, auf den Imam wartest, du nimmst den Mushaf in die Hand, liest daraus, wiederholst den Koran al-Karim und so weiter und so fort. Das heißt, du machst viele Dinge, wodurch du innerlich abschaltest von der Dunya und dich auf dieses Salah konzentrierst. Und danach hinterher sogar, obwohl du das alles gemacht hast, weißt du, dass dein Salah unvollkommen ist, und bittest Allah dreimal um Verzeihung und verrichtest noch zusätzliche freiwillige Gebete öfter, also nicht nach allem Salat, aber nach manchen Salawat, um eben diesen Naqs und diesen Mangel in deinem Salat zu vervollkommnen. Ich denke, all diese Angelegenheiten, und dann kommt noch eine wichtige Sache dazu, und damit beende ich diese Frage, ist, dass wir das Salat an sich in die Länge ziehen können, gerade wenn wir alleine beten, solange wie wir möchten, und in erster Linie durch das Lesen des edlen Koran al-Karim. Und jemand, der ein langes Salah verrichtet, wird logischerweise lange Koran lesen. Und je länger du im Salah Koran liest, desto größer wird auch deine Belohnung. Ich sage absichtlich, wenn du alleine betest, denn wenn du mit anderen Menschen zusammen betest, bist du an die Gemeinschaft gebunden, beziehungsweise musst du auch Rücksicht nehmen auf die Leute, die hinter dir beten, falls du Imam bist. Aber sonst, wenn du alleine betest und du verrichtest immer nur Fatiha und Qul Allahu Ahad, dann natürlich sagst du das unbewusst und wirst das auch nicht mehr verinnerlichen. Aber wenn du mal die Ikhlas liest und dann auch mal eine andere Sura liest und abwechselst und auch mal vielleicht längere Teile des Koran liest Und du konzentrierst dich ja dann auch vielleicht nicht auf den Inhalt, wenn du ihn nicht verstehst, aber du konzentrierst dich auf den Text und auf die richtige Aussprache. All das ist Teil des Salah. All das ist Teil des Khushu'. Ja? Khushu' heißt ja im Arabischen Sukun. Und Sukun bedeutet, dass man beruhigt ist. Und diese Beruhigung ist äußerlich zu sehen und auch im Herzen. Erkennt man an den äußerlichen, am Körper. Manche Personen sind ruhig im Gebet, bewegen sich nicht, zappeln nicht im Gebet. Das ist eine Form von Khushu'. Und wenn jetzt auch noch dein Herz beruhigt ist im Salah und sich konzentriert auf das Wesentliche und mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht, ja, dir bewusst machst bei der Fatiha das, was du sagst, Allah antwortet dir in diesem Moment tatsächlich, dann verrichtest du natürlich ein ganz anderes Salah auf der Stufe des Ihsan. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Die zweite Frage auf dem Blatt ist, hier in Deutschland, das war ein Deutscher, der die Frage gestellt hat, weil wir sind nicht in Deutschland. Also, dort in Deutschland benutzen die meisten ein Konto und meine Frage speziell ist, wie muss einer zahlen, der jeden Monat 100 Euro zurücklegt? Wann muss er das zahlen, wo natürlich auch auf dem Konto mal mehr oder weniger ist? Angemerkt, Mindestbetrag ist erreicht. Okay, ich denke mal, er redet von der Zakat. Die Fragen der Person redet von der Zakat. Das steht jetzt zwar nicht da, aber ich gehe mal davon aus. Das ist natürlich immer die klassische Frage. Jemand sagt, ich weiß nicht, wie viel Zakat ich bezahlen muss, weil bei mir, das denke ich bei jedem von euch so, das macht so Zickzack-Bewegungen. Ne? Zickzack-Bewegung. Wenn man ein Gehalt bekommt, dann schießt es einmal nach oben und dann geht es langsam, aber schnell wieder, hoffentlich nicht zu schnell, runter. Und dann geht es immer wieder nach oben, wie diese Herzfrequenz ungefähr. Okay. Und die Frage ist, wie viel Zakat soll ich bezahlen? Ja gut, die Frage ist ja ganz einfach zu beantworten. Erstens, die einfache Antwort, wenn du einmal im Jahr dein gesamtes Vermögen nimmst und von allem 2,5% bezahlst, hast du deine Pflicht erledigt. Okay. Wenn du allerdings die genauer bist, und nicht so viel zahlen möchtest, weniger zahlen möchtest, dann musst du natürlich immer darauf achten, wann welches Geld bei dir eingegangen ist. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Also eine Person, die zum Beispiel im Laufe eines Jahres 12 Gehälter bekommt. Jedes Gehalt, islamisch gesehen, betrachten wir separat. Das heißt, ich rede jetzt der Einfachheit halber mit mit Sonnenmonaten, okay? Aber ihr wisst, dass wir eigentlich von Mondmonaten sprechen im Islam. Also dann sage ich lieber, damit ich nichts falsch sage, ich sage den ersten Monat, zweiten Monat, dritten Monat, okay? Ich nummeriere das und meine damit natürlich die Monate Muharram und so weiter, also die islamischen Mondmonate. Wenn ich im ersten Monat 10.000 Euro Gehalt bekommen habe, das denke ich euch ab, im zweiten Monat ebenfalls, im dritten Monat ebenfalls und so weiter, 12 Monate lang. Wann muss ich dann die Zakat für den ersten Monat bezahlen? Im ersten Monat des darauffolgenden Jahres. Sofern noch was da ist. Und sofern mein Vermögen insgesamt, alles was ich habe, auch unter dem Kopfkissen und auch in der Schweiz auf der Bank, das seid ihr ja alle, also bei uns ist es ein Ausdruck dafür, dass man reich ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei euch ist es wahrscheinlich nichts Besonderes. Sagt ihr dann Geld in Deutschland? Glaube ich nicht. Ne? Auf jeden Fall, man nimmt das gesamte Vermögen, was man hat, und schaut, ob man den Nisab erreicht hat. Der Nisab, kann sein, bei 85 Gramm Gold, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, kann sein, es ist um die 3.000 Euro. Ich weiß nicht, ob es jemand sich besser auskennt, aber es ist mal mehr, mal weniger, je nachdem. Angenommen, es sind 3.000 Euro, dann schaust du, ob dein Vermögen insgesamt diesen Betrag überschreitet. Dann musst du, wie ich gesagt habe, die Zakat des ersten Monats im darauf folgenden Jahr im ersten Monat bezahlen, sofern davon noch was übrig ist. Und das Gleiche machst du dann im zweiten Monat. Im zweiten Monat schaust du dann nach, mein Gehalt, das ich im zweiten Monat letzten Jahres bekommen habe, ist da noch was da? Ja, zahle ich davon Zakat. Was machst du dann monatsweise? Das ist für Leute, die Gehälter bekommen. Okay. Das ist natürlich relativ kompliziert, weil das Problem ist, dass das Geld vermischt wird. Also du hast ein Konto und nicht 12. Wenn du Unterkonten hättest, 12 Stück, dann könntest du das sehr einfach organisieren. Aber die meisten haben wahrscheinlich nur ein Konto und da ist alles drauf und dann wird es eben von der Rechnung her kompliziert, weil wenn du jetzt von deinem Geld 100 Euro bezahlst für irgendetwas, dann ist ja die Frage, von welchen 100 Euro hast du es genommen? Ja. Im Grunde genommen von allem, prozentual. Und das macht die Sache natürlich kompliziert, was die Rechnung angeht. Aber so ist die genaue Antwort, falls jemand es wissen möchte. Und deswegen, wenn ich jetzt, und das ist, damit schließe ich diesen Punkt ab, wenn ich jetzt einmal im Jahr von meinem gesamten Vermögen Zakat bezahle, dann habe ich meine Pflicht erfüllt, aber wenn ich es ganz genau nehme, für 11 Monate Zakat zu früh bezahlt. Okay? Ich habe für 11 Monate Zakat zu früh bezahlt. Weil ich muss ja für jeden Monat, für den Monat vor einem, vor 12 Monaten bezahlen. Und wenn ich aber im ersten Monat Zakat bezahle, für alle 12 Monate des letzten Jahres, dann war nur der erste Monat des letzten Jahres richtig, also zeitgemäß. Und der zweite Monat war 11 Monate zu früh, der dritte Monat war 10 Monate zu früh und so weiter. Und der 12. Monat war ein Monat zu früh. Okay? Wallahu a'lam. Ist das Gebet gültig, wenn man Hundespucke an den Kleidern hat? Bei uns sagt man Speichel, was ist, sagt man bei euch Spucke, ja? Umgangssprache, ich weiß ja nicht. Ja. Auf jeden Fall Hundespeichel. Wovon ich überzeugt bin, dass Hundespeichel najis ist, unrein ist. Und deswegen, wenn jemand das wusste, dass auf seinem, weil der Hund bei ihm geleckt hat oder ähnliches, und er betet damit, sein Gebet ungültig. Aber die Sunna weist darauf hin, dass eine Person, die das nicht gewusst hat, im berühmten Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem er ein Gebet angefangen hat zu verrichten und Jibril alaihi salam mitten im Salah ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er an seinen Schuhen Schmutz hat, hat er seine Schuhe ausgezogen und weiter gebetet. Und das weist darauf hin, wenn man es nicht gewusst hat, ist man dafür entschuldigt. Und auch richtigerweise, wenn man es gewusst hat, aber zwischenzeitlich vergessen hat. Wallahu a'lam. Ich habe gehört, dass es nicht nur Wasser gibt für den Wudu. Ich habe gehört, dass man mit Steinen auch klopfen darf oder mit Erde. Ja. Also erstmal, was den Wudu angeht, der kann natürlich nur mit Wasser vollzogen werden. Allerdings, das ist die Frage ist, wenn jemand kein Wasser hat oder er hat zwar Wasser, aber er kann kein Wasser verwenden. Wie jemand, Gott bewahre, der keine Hände hat oder jemand, der eben krank wird durch die Verwendung von Wasser oder ähnliches. Diese Person leistet einen Ersatz für den Wudu, und zwar den sogenannten Tayammum. Und beim sogenannten Tayammum vollzieht man den Tayammum entweder mit der guten reinen mit dem guten reinen Erdboden. Und dazu gehört zum Beispiel die Erde, wie die Person erwähnt hat, oder auch Steine. Darf man verwenden, indem man gemäß der Sunna einmal darauf klopft und danach sein Gesicht und seine Hände einreibt. Das ist die Reihenfolge des Koran Karim. Und wenn man es umdreht, ist auch inshallah ta'ala in Ordnung. Und das nennt man Thermum. Aber diese Sache, auf diese Sache wurde absichtlich nicht in diesem Buch eingegangen, weil das eine Seltenheit ist und selten vorkommt. Und wenn jemand das braucht, dann wird er selbst fragen. Ja, die meisten Leute werden dann selbst fragen. Und deswegen finde ich das auch für ein Anfängerbuch zu viel und nicht nötig. Fällt ein Haus, Stück Land oder ein Auto und so weiter auch unter der Rubrik des Vermögens, für die man Zakat entrichten muss? Das kommt darauf an, ob dieses Auto, dieses Stück Land oder dieses Haus verkauft wird, dem Verkauf ausgesetzt ist, als zum Verkaufen ausgeschrieben ist. Wenn ja, dann greifen die Regeln für Zakat für Ware. Und für Zakat für Ware muss man unter Umständen Zakat bezahlen. Aber das Haus, in dem du wohnst, oder das Haus, das du vermietest, das gleiche gilt für das Auto, das du fährst, oder das Auto, das du vermietest, oder das Auto, das du einfach sammelst, oder das Stück Land, das du irgendwann mal bebauen möchtest. All diese Sachen, für die gibt es keine, keine Zakat. Wallahu tabarak ta'ala. Jemand fragt, ist mit dem Waschen des Gesichtes einschließlich Nase und Mund gemeint? Was ist und ist dies Rukun oder Wajib? Wie wir im Unterricht darauf hingewiesen haben, mit dem Waschen des Gesichtes ist nicht Mund und Nase auch gemeint. Er kann ja nicht sein, weil der Prophet ﷺ gesagt hat, wasche dich so, wie Allah es dir angeordnet hat. Und im Koran kommt das Waschen des Gesichtes vor. Und daraus kann man nicht automatisch verstehen, dass man auch Mund und Nase ausspült. Das ist eine zusätzliche Tat, die nicht direkt erwähnt ist. Und deswegen, wenn jemand sich sein Gesicht wäscht und seinen Mund und seine Nase nicht ausspült, dann kann er sprachlich sagen, ich habe mein Gesicht gewaschen, wie Allah es gesagt hat. Hätte ich meinen Mund ausspülen sollen und meine Nase ebenfalls, hättest du mich darauf hinweisen sollen. Also hat das Recht, damit zu argumentieren. Deswegen kann es kein Rukun sein. Wajib ist es auch richtigerweise nicht, da wir, wie gesagt, also da wir keinen, also beim, gerade beim Wudu machen wir keinen Unterschied zwischen Wajib und Ruk. Ja, wir haben nur entweder Wajib oder wir haben Sunnah-Handlung. Die zwei Sachen haben wir. Beim Salah haben wir die Unterscheidung, bei Hajj, bei Umrah, aber beim Wudu haben wir diese Unterscheidung nicht, und beim Ghusl. Entweder das ist Wajib oder das ist Sunnah. Und da es nicht Wajib ist, wird es auch kein Rücken sein, und es ist eine Sunnah, denn wenn er den Wudu so vollzieht, ist sein Wudu gültig. Wallahu tabarak ta'ala. Wir sind auch beim Ende des Unterrichts angekommen. Inshallah ta'ala barakallahu fikum. Wir sehen uns dann inshallah in der Viertelstunde wieder. Inshallah.